einschalten. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Ich freue mich, dass der Ingo Elbe heute bei uns zu Gast ist und vortragen wird. Ich glaube, die meisten von euch wissen, spätestens mit der Black Lives Matter Bewegung ist dieses Thema hierzulande auch richtig angekommen, nämlich eine Debatte über Rassismus und Kolonialismus, aber auch in die Richtung Bedeutung von Holocaust und Antisemitismus, zum Beispiel die Diskussion um die Positionen des Historikers Achille Mbembe. Auch vorher waren diese Themen, insbesondere die Ansätze von Postkolonialismus und Critical Whiteness im linken Zusammenhängen, ein wichtiges und teilweise sehr heftig umstrittenes Thema. Es ging los mit den Auseinandersetzungen auf dem No Border Camp in Köln im Sommer 2012, aber auch im Kontext der Auseinandersetzungen um die BDS-Bewegung, einer internationalen Bewegung, die die Existenz Israels in Frage stellt. Auch die Auseinandersetzung um die Documenta in diesem Jahr gehört da eigentlich mit rein, mit dem Auftritt von Künstlergruppen aus dem globalen Süden mit antisemitischen Aussagen. Auf der anderen Seite gibt es schon längst eine, ich finde, fundierte Kritik aus einer eher marxistischen Perspektive an postkolonialen Ansätzen. Da wäre zum einen zu nennen der amerikanische Soziologe Vivek Chibas. Dann gibt es noch ein ganz gutes Buch von dem Kevin Anderson, einem weiteren Soziologen aus den USA, der sich vor allen Dingen auch mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie Marx selber sich zu nicht-westlichen Gesellschaften gestellt hat, was er da für Positionen vertreten hat und wie sich die auch im Laufe seiner Forschungstätigkeit verändert haben. Wir als Gruppe, als Left Ecological Association, wir beschäftigen uns mit solchen Theorien aus mehreren Gründen. Zum einen sind sie politisch relevant, sie sind vor allen Dingen auch in politischen Zusammenhängen der Linken in bestimmten Bündnissen präsent, gewinnen da eigentlich auch ständig an Gewicht. Und weil wir eine neue Gruppe sind, die sich mit ihrem Selbstverständnis beschäftigt, mit ihren Grundlagen beschäftigt, ist es für uns auch ein Thema. Unsere Gruppe existiert jetzt seit ungefähr einem Jahr und seit dem Sommer nennen wir uns so, wie wir uns nennen, nämlich Left Ecological Association, abgekürzt LEA. Und unser Anspruch ist, zu einem inhaltlichen und organisatorischen Neuaufbau der Linken beizutragen und dabei der Umweltzerstörung bzw. den Folgen der ökologischen Zerstörung auch das angemessene Gewicht einzuräumen. Wir beziehen uns sehr stark auf die Marx'sche Analyse, aber auch auf Beiträge von anderen Theoretikern und Theoretikerinnen, etwa von Murray Bookchin, dem Begründer der sozialen Ökologie bzw. des Kommunalismus. Wir gehen davon aus, dass eine gewisse inhaltlich-theoretische Klarheit Voraussetzung ist für Praxis. Wir verstehen uns als antikapitalistisch, wir haben ein kritisches Verständnis von Staat und Nation und unser Name beinhaltet schon die Vorstellung, dass eine linke Organisierung transnational sein muss und wir wenden uns auch gegen jede Form des Antisemitismus. Wir diskutieren aktuell sehr stark die Themen Feminismus und Rassismus und in diesem Zusammenhang steht auch die Reihe zu Queerfeminismus, Postkolonialismus und Antisemitismus, die wir im Herbst gestartet haben. Unser Gastreferent heute Abend ist der Ingo Elbe, der ist Dozent für praktische Philosophie an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, forscht zu kritischer Theorie, politischer Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie, zu Antisemitismus und Faschismustheorien. Ingo kann sich ja nachher noch ein bisschen was selber zu seiner Person sagen. Der Ingo ist Mitherausgeber eines neu erschienenen Sammelbandes unter dem Titel Probleme des Antirassismus, wo es eben auch um Postkolonialismus, Critical Whiteness und Intersektionalität geht, die da kritisch analysiert werden. Das ist ein Sammelband. Naturgemäß bei Sammelbänden sind die einzelnen Beiträge sehr unterschiedlich, aber das, was ich bisher gelesen habe, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein wichtiger Beitrag zu dieser Diskussion. Jetzt erstmal nochmal vielen Dank an den Ingo, dass du heute Abend bei uns zu Gast bist und uns deine Position vorstellen wirst. Vielen Dank auch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die heute Abend wie bei der gesamten Reihe als Kooperationspartner mit dabei ist. Und ja, zum Schluss einfach nochmal der Hinweis, dass selbstverständlich im Anschluss an den Vortrag von Ingo auch die Gelegenheit zur Diskussion besteht. Ingo, damit bist du jetzt am Start. Ja, danke für die Einleitung. Ich müsste jetzt nochmal zum Haus gemacht werden, um eine, also die Präsentation ist jetzt ohnehin nicht der Brüller, aber um meine Folien hochladen zu können. Habe ich schon mal. Das Plus sehe ich aber nicht mehr hier. Das ist verschwunden gerade. Da ist es. Wunderbar. Genau. Ja, der Peter hat es ja gerade schon erwähnt. Der Sammelband Probleme des Antirassismus ist gerade eine Veröffentlichung, die ich mit herausgegeben habe, mit Studierenden aus der Uni Oldenburg zusammen. Und es finden sich neben grundlegenden Infragestellungen einiger postmodernen antirassistischer Positionen aus Critical Whiteness und Postkolonialismus, finden sich auch eine Reihe von Beiträgen zu dem Thema Antisemitismus, Holocaust und Postkolonialstudien. In diesem Band, wer nachlesen will, kann sich den gerne besorgen. Ein anderer Hinweis ist noch mein Working Paper für das Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien. Das Working Paper hat den Titel Postkolonialismus und Antisemitismus und hat eine kurze Einleitung, die auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem heutigen Vortrag hat, in das Thema und ist aber vor allen Dingen eine Bibliografie. Also das heißt, wer noch sich mit weiteren kritischen Beiträgen zu diesem Thema befassen will, der kann auch dort fündig werden. Genau. Ich habe hier mein eigenes Wimmelbild erstellt, wie man hier sehen kann, das das ganze Elend der Linken zeigt, was das Thema Israel und Postkolonialismus und Antisemitismus betrifft. Ich werde jetzt aber im Laufe des Vortrags auch die eine oder andere Aussage und den einen oder anderen Punkt in diesem Wimmelbild hier eingehen, aber zunächst einmal eine kurze Einführung geben in das, worum es überhaupt geht. Die von Peter auch schon erwähnte Debatte über das Verhältnis der postkolonialen Studien zum Antisemitismus reißt seit einigen Jahren in der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr ab. Kann man meine Präsentation sehen oder ist die nicht zu sehen? Weil hier die Frage kommt, wo das ist. Ich sehe es. Okay, alles klar. Also diese Debatte über das Verhältnis von postkolonialen Studien und Antisemitismus ist eigentlich jetzt inzwischen eine Dauerdebatte geworden. Und diese Debatte begann Anfang 2020 mit der Kontroverse über die Äußerung und das politische Engagement des schon benannten Achill Mbembe. Der sich Historiker nennt, was ich ehrlich gesagt erstaunlich finde, weil das Allerwenigste, was er macht, ist wirklich historische Forschung. Ich würde ihn eher Sozialphilosoph oder Kulturkritiker nennen. Wie auch immer, diese Debatte hat sich zu einer medialen, politischen und akademischen Dauerkontroverse entwickelt. Gestritten wird über eine aktivistische Sozialwissenschaft im Kontext der israelfeindlichen Boykottkampagne BDS, über antizionistische Traditionen der postkolonialen Studien, über widerstreitende Definitionen von Antisemitismus, über das Verhältnis von Shoah und Kolonialverbrechen sowie die Kultur der Erinnerung an den Holocaust in Deutschland und im Westen. Viele Motive dieser gegenwärtigen Debatte finden sich allerdings bereits in zurückliegenden Kontroversen. Das ist eigentlich nichts Neues, worüber hier diskutiert wird. So knüpfen postkoloniale Theoretiker durchgehend an die frühen Analysen und Statements von Hannah Arendt oder der antikolonialen Theoretiker W.E.B. Du Bois oder Aimé Césaire zum Holocaust aus den frühen 50er Jahren an. Also das sind so zentrale Bezugspunkte, diese drei, Hannah Arendt, Du Bois und Césaire. Sie entwickeln Überlegungen weiter, die der Nestor der Postcolonial Studies Edward Said in seinem Werk Orientalismus aus dem Jahr 1978 vorgebracht hat, oder setzen den Streit über die Singularität des Holocaust fort, der Mitte der 1990er Jahre US-amerikanische Genozidforschung beschäftigt hat. Im aktuellen Mediendiskurs wird auch auf den sogenannten Historikerstreit der Jahre 1986-87 in der Bundesrepublik hingewiesen. Und dieser Historikerstreit behandelte die Frage der Vergleichbarkeit von Stalinismus oder Gulag und Holocaust und über vermeintliche kausale Relationen zwischen Gulag und Holocaust. Das heißt, wir haben es hier mit einer Diskussion zu tun, die einen sehr, sehr langen Vorlauf hat und die international eigentlich schon lange geführt wird. Und jetzt, sagen wir mal, etwas verspätet in Deutschland ankommt. Bei aller Uneinheitlichkeit der postkolonialen Studien lassen sich allerdings ähnliche Argumentationsmuster innerhalb dieses Diskurses ausmachen, wenn es um das Thema Antisemitismus, Holocaust und Israel geht. Ich würde hier von einem systematischen Zusammenhang von fünf Momenten sprechen. Das erste Moment ist die begriffliche Entspezifizierung des Antisemitismus und seine Auflösung in den Rassismus oder den Orientalismus. Der zentrale Gedanke des Orientalismus-Ansatzes von Edward Said besteht darin, dass, Zitat Said, die europäische Kultur erstarkte und zu sich fand, indem sie sich vom Orient als eine Art Schattenidentität abgrenzte. Diese Identität, also diese Schattenidentität Orient, bestehe vornehmlich aus Projektion negativer oder auch begehrter Selbstanteile des Westens, der dem Orient kulturelle Rückständigkeit, Statik und Primitivität attestiert, die mittels dieser Zuschreibung einen Herrschaftsanspruch begründet. Also der Westen konstruiert den Orient als primitiv und minderwertig und rückständig und begründet daraus einen imperialistischen Herrschaftsanspruch. Das ist eigentlich der einzige, wirklich einzige Gedanke in dem Buch von Said, und der wird sozusagen an 1000 Beispielen da exemplifiziert. Juden und Muslime bzw. Araber seien, so auch schon Said, dabei gleichermaßen zum semitischen, barbarischen Anderen stilisiert worden. Der Antisemitismus sei, und das ist die zentrale These, mithin immer schon ein Anti-Semitismus gewesen. Der Antisemitismus, schreibt der Professor für Ethnic Studies in Berkeley, Ramon Gross-Vogel, Zitat, hatte von Anfang an zwei Komponenten: den antijüdischen Antisemitismus und den antiarabisch-antimuslimischen Antisemitismus. Zitat Ende. Der Literaturwissenschaftler Gil Anijar spricht gleich von, Zitat, Orientalism, also known as Islamophobia, also known as Antisemitism. Also das ist alles gleich. Ne? Orientalismus, sogenannte Islamophobie und Antisemitismus sind im Grunde genommen das Gleiche, austauschbar. An diese Idee knüpfen zugleich verwandte Strömungen, wie die schon erwähnten Critical Whiteness Studies, an. Sie versuchen Antisemitismus nicht in Kategorien des Orientalismus, sondern in Kategorien eines antischwarzen Rassismus zu fassen. Hier wird die Betonung der Spezifik des Antisemitismus als Strategie privilegierter Weißer abgelehnt. Also wer sagt, na, Antisemitismus ist etwas, was man nicht auf antischwarzen Rassismus oder in den Kategorien eines antischwarzen Rassismus thematisieren kann, dem wird Folgendes entgegengebracht. Farid Esak, einer dieser Vertreter der Critical Whiteness, schreibt, Zitat, eine Form des Rassismus, in diesem Fall den Antisemitismus, zu einer eigenen Klasse zu erheben, ist in Wahrheit eine weitere Manifestation der privilegierten Stellung der Weißen. Also es ist eine weiße Strategie zu sagen, ja, der Antisemitismus ist was Spezifisches und lässt sich nicht auf antischwarzen Rassismus reduzieren. So die Behauptung von Esak. Die Critical Whiteness Studies vertreten häufig, wenn auch nicht immer, die These vom Weißwerden der vormals angeblich weniger als weißen Juden nach 1945. Also es wird behauptet, solange die Juden noch diskriminiert waren, seien sie less than white gewesen, wie Abigail Bacan behauptet. Also sie seien sozusagen in einer subalternen, untergeordneten Position gewesen und dadurch weniger als weiß. Und seien aber nach 1945 weiß geworden. White by permission, nennt Abigail Bacan. Und dieses Weißwerden der Juden, was darin bestehe, dass sie in die Mittelklasse aufgestiegen seien in den USA und durch den Zionismus Teil des imperialistischen Westens geworden seien, so meint Bacan, sei ihre systemische Diskriminierung beendet worden. Enzo Traverso, einer der führenden Antizionisten Europas, meint gar, die Juden seien nach 1945 in das Herz der Dominanzmechanismen des Westens eingedrungen, während nun die Muslime die Rolle der Juden von einst einnehmen. Diese Diagnose fügt sich zwanglos in das antisemitische Bild des privilegierten Juden ein und dient damit als Brandbeschleuniger für Antisemitismus, wie David Schraub, selbst ein Vertreter der Critical Whiteness Studies, selbstkritisch feststellt. Also die Idee, dass die Juden privilegiert seien, ist ja gerade ein zentrales Motiv des traditionellen Antisemitismus und genau das wird jetzt hier bestätigt in den Critical Whiteness Studies. Sie seien privilegiert geworden. Zudem wird die religiöse Gruppe mit der weltweit höchsten Zustimmungsrate zu explizit antisemitischen Stereotypen, nämlich Muslime, zu den neuen Juden erkoren. Iman Atya, Professorin für Diversity Studies in Berlin und Mitglied des Expertinnenrats Muslimfeindlichkeit der Bundesregierung, meint gar, Zitat, die im Begriff der Islamophobie implizierte Angst vor muslimischer Weltbeherrschung hat Verschwörungsmythen über die jüdische Weltbeherrschung abgelöst. Also hier wird sozusagen der Antisemitismus gleich vollständig erledigt, die Idee der jüdischen Weltverschwörung. Dass der Antisemitismus eigentlich am Ende sei nach 1945, ist eine weit geteilte Position. Ich werde gleich darauf eingehen, wie sich dann diese Position, das Erstarken antisemitischer Ressentiments und auch antisemitischer Gewalt dann erklären, weil das können die auch nicht ganz ausblenden. Das Phantasma der gemeinsamen Opfergeschichte von Juden und Muslimen, und ich finde, es ist ein Phantasma, es ist eine theoretische Fiktion, der nicht in der Wirklichkeit entspricht. Dieses Phantasma der gemeinsamen Opfergeschichte von Juden und Muslimen bzw. Arabern und die Legende von der friedlichen Koexistenz von Juden und Muslimen in den islamischen Dominanzgesellschaften bis zum 20. Jahrhundert, die auch immer wieder vertreten wird, dienen dazu, die traditionelle und moderne islamische Judenfeindlichkeit zu verharmlosen. Das findet man fast überall in den Postcolonial Studies. Sie stellt zudem die Mehrheit der Juden nach 1945, und die Mehrheit der Juden ist nun mal pro-zionistisch weltweit, als Verräter an dieser Opfergeschichte dar. Ja, wie Gross Vogel, den ich schon genannt habe, meint, als neue Antisemiten. Die Mehrheit der Juden seien die neuen Antisemiten. Die fundamentale Differenz anti-arabisch-rassistischer und antisemitischer Feindbilder wird in diesem Diskurs meist ignoriert. Es zerschöpft sich meist in der Aufzählung einzelner antijüdischer Stereotype, aber eine systematische Theorie des Antisemitismus findet sich ja eigentlich so gut wie nie. Die spezifisch antisemitische Feindbildkonstruktion des Juden als hypermodernem oder wie Schraub es auch ironisch nennt, hyperwhite, als unsichtbarem hinter den Abstraktionen Kapital und Recht stehenden Weltverschwörer des Juden, der jede völkische, in Anführungsstrichen rassische oder sonst wie als homogen imaginierte Identität zersetzt, wird in diesen Theorien verfehlt. Also wir haben es hier mit einer systematischen Verfehlung des Antisemitismus zu tun. Auf die wirklich nun wirklich fantastische These, Antisemitismus sei gemeinsame Feindseligkeit gegenüber Juden und Arabern bzw. Muslimen, also Anti-Semitismus, diese Idee, die Edward Said in die Welt gesetzt hat, möchte ich nur zwei Zitate von führenden Rassenantisemiten des Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts als Gegenthese bringen. Wir haben hier einerseits Eugen Düring und andererseits Theodor Fritsch, beides Bestseller des modernen Antisemitismus in Deutschland. Theodor Fritschs Handbuch der Judenfrage erschien 1935 posthum, gar in der 39. Auflage. Es sind sehr einflussreiche Antisemiten. Ich möchte jetzt hier mit den Zitaten nur einen kleinen, kurzen, thesenhaften Eindruck darüber bringen, dass Antisemitismus keineswegs gemeinsame Feindschaft gegenüber Juden und Arabern war, sondern ausschließlich Feindschaft gegenüber Juden und der Begriff des Semitismus hier ganz anders gefasst ist, als sich Said das vorstellt. Zunächst Düring. Der Ausdruck semitisch wird bei den Juden leicht zur Beschönigung und ihnen lassen sich auch die Juden lieber gefallen als dem Namen von allbekannter Tragweite und Volksverständlichkeit. In der Tat verdunkelt er da, wo wie in Algerien Araber sich den Juden gerade so entgegenstellen wie wir, das wahre Verhältnis, das heißt den Charaktergegensatz der Nationalitäten. In diesem Falle werden Judensemiten von Arabersemiten als schädlicher Stamm verabscheut und der Ausdruck Antisemitismus, den man von Europa aus den arabischen Regungen unterschoben hat, wird, wo man ihn versteht, zu einer offenbaren Lächerlichkeit. Verschiedene semitische Stämme haben einen weit besseren Charakter als die Juden und es begreift sich, wenn sich die Juden gern hinter eine umfassende Rasse und deren Namen verkriechen. Und in die gleiche Richtung geht dann Theodor Fritsch. Der von Wilhelm Marr 1879 geprägte Ausdruck Antisemitismus ist schon insofern nicht glücklich, als es andere Völker semitischer Sprache gibt, die in scharfem Gegensatz zu den Juden stehen. Man wird daher nicht nur aus Gründen der Sprachreinigkeit den Ausdruck Antisemit vermeiden und ihn durch Judengegner ersetzen. Also hier nur zwei sehr prominente moderne Antisemiten vom Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die in aller Deutlichkeit klar machen, dass der Begriff Antisemitismus keineswegs eine gleichermaßen Feindschaft gegenüber Juden und Arabern bzw. Muslimen ist, sondern hier wird eine eindeutige Hierarchie gemacht. Ja, es geht sogar so weit, dass im Nationalsozialismus Hitler und Himmler sich begeistert über den Islam äußern, der sei doch eigentlich den Germanen eine den Germanen angemessenere Religion gewesen als das Christentum. Und auch hier wird der Begriff Antisemitismus oder dieses Fantasiewort genauso gedeutet, wie es in der modernen Judenfeindschaft gemacht wird, nämlich als bloße Judenfeindschaft und nicht Feindschaft gegenüber semitischen Völkern insgesamt, wie es in dieser Fantasiekonstruktion vielleicht nahe liegt. Soviel zum ersten Punkt, wo ich nur ganz kurz und sehr fragmentarisch beleuchten konnte, dass hier der Begriff des Antisemitismus verfehlt wird. Zweitens kann, wer den Antisemitismus und seine spezifische Feinderklärung begrifflich verfehlt, und das tun fast alle postkolonialen Ansätze, und der Postkolonialismus steht da nicht allein, die traditionelle antiimperialistische Linke hatte auch niemals einen Begriff von Antisemitismus. Wer den Begriff des Antisemitismus verfehlt, kann auch die Besonderheit des Holocaust nicht begreifen. Des Holocaust als total, global und erlösungsantisemitisch intendierte Vernichtungspraxis. Die Präzedenzlosigkeit des Holocaust wird dann auch in verschiedenster Form in Frage gestellt. Dabei knüpfen postkoloniale Theorien unter anderem an drei theoretische Ansätze an. Ganz wichtig, eine ganz wichtige Quelle ist Hannah Arendts Auflösung des Holocaust in ein Unternehmen der Reduktion des Menschen auf Reizreaktionsketten. Also Arendts Behauptung, das eigentliche Ziel der totalitären Lager sei die totale Beherrschung des Menschen. Eine zweite wesentliche Quelle ist Michel Foucaults Theorie des biopolitischen staatlichen Rassismus. Und eine dritte Quelle ist Giorgio Agamben's Topos des auf den lebenden Toten reduzierten Lagerinsassen der Moderne. Es gibt noch weitere Quellen, aber diese drei tauchen doch immer wieder auf in allen möglichen postkolonialen Ansätzen. Die bilden sozusagen die kulturkritische Hintergrundtheorie der Thematisierung des Holocaust, wenn man sich nicht mehr direkt marxistisch äußert. Die Spezifik des hinter dem Holocaust stehenden Erlösungsantisemitismus, der die Juden als Feinde der Völker betrachtete, dem man keinen legitimen Ort auf dem Planeten zugestehen konnte, wird in ein sogenanntes biopolitisches Kontinuum aufgelöst. Das heißt, man verfolgt so eine Art Politik oder Theoriepolitik des kleinsten gemeinsamen Nenners und abstrahiert gerade von den spezifischen Feinderklärungen, die im Holocaust wirksam waren, und reduziert den Holocaust als einen Moment in diesem biopolitischen Kontinuum. Und was bedeutet biopolitisches Kontinuum? Das biopolitische Kontinuum beginnt mit dem sogenannten nackten Leben, wie Agamben das nennt, entrechteter Flüchtlinge, also wie so ein Flüchtlingslagerleben. Es geht weiter mit kolonial regierten Schwarzen oder People of Color, und endet bei einem Typus des Lagerhäftlings im Nationalsozialismus, dem sogenannten Muselmann. Dieser Muselmann ist ein Lagerjargon für Menschen, die ganz apathisch, halb verhungert, kaum noch reagieren auf ihre Außenwelt und kurz vorm Tod sind. Das heißt, wir haben es hier sozusagen mit einer Idee zu tun, dass die ganze Moderne letztlich von dieser Biopolitik bestimmt ist und im Grunde genommen der Holocaust nur ein graduelles Ende dieses Kontinuums ist, aber kein spezifisch aufweist. Bei allen Varianten dieser Theorie sind die Totalvernichtungsintention und die Opferhierarchie, die die Shoah etablierte, nicht ansatzweise erklärbar. Sowohl bei Arendt als auch bei Agamben wird gar die Vernichtung zum sogenannten Epiphänomen erklärt, wie Agamben meint, während die totale Beherrschung und Reduktion des Menschen auf das erwähnte nackte Leben die eigentliche Intention der Nazis gewesen sei. Also diese Produktion des Muselmanns im Lager dieses apathischen Menschen, das sei das eigentliche Ziel der Nazis gewesen. Bei Foucault sollen die Juden als Symbol aller anderen zu vernichtenden Rassen ermordet werden, wie er meint, was historisch schlicht falsch ist. Die Nazis hatten keineswegs vor, alle anderen Rassen total zu vernichten. Sie wollten ausschließlich die Juden total vernichten, wenn es um den Begriff der Rasse geht. Es wird systematisch verfehlt, dass die Vernichtung der Juden ein totales, absolutes und letztes Ziel der Nationalsozialisten war, während zum Beispiel die Ermordung von Millionen sogenannter Slawen eingebunden war in kriegsstrategische, geopolitische und ökonomische Nützlichkeitserwägungen der sich rassisch überlegen dünkenden Deutschen. Na, also dass die Wehrmachtsführung bei dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 30 bis 40 Millionen Toten, Slawen rechnete, wie sie sich ausdrückten, hing unter anderem damit zusammen, einerseits, dass sie als rassisch minderwertig galten, aber vor allen Dingen wollte man in einem Blitzkrieg nicht die örtliche Bevölkerung versorgen, sondern die Wehrmacht sozusagen raubmäßig aus den Gütern der jeweiligen eroberten Länder im Osten ernähren. Es sollten auch nicht alle Slawen umgebracht werden, im Gegensatz zu den Juden, sondern es sollte die sogenannte slawische Intelligenz umgebracht werden, also die Intellektuellen, und der Rest, der noch sozusagen übrig blieb, der sollte als Sklaven für die Deutschen dienen. All das findet sich im Holocaust nicht. Juden sollten total vernichtet werden. Die These vom gemeinsamen Feindbild Jude-Muslim im angeblichen Anti-Semitismus, diesem Phantasma von Said, das so populär geworden ist in den postkolonialen Studien, wird, wie bei dem schon erwähnten Gil Anijar, manchmal so weit getrieben, dass behauptet wird, die Juden seien in Auschwitz als Muslime umgebracht worden. Zitat Anijar: Jews die rather than survive as Muslims, Muselmänner, in Auschwitz. Hier wird die verblasste orientalistische Etymologie des Wortes Muselmann zu einer ideologischen Feinderklärung umgedeutet. Dass Hitler und Himmler vom Islam begeistert waren und sogar muslimische SS-Einheiten aufstellten, stört Anijar ebenso wenig wie die Tatsache, dass die meisten Juden das Stadium des sogenannten Muselmanns gar nicht erreichten und sofort vergaß oder in geradezu archaischen Formen hinter der Front erschossen oder erschlagen wurden. Also dieser sogenannte Muselmann, der ist überhaupt gar keine spezifische Bezeichnung für Juden, sondern für alle Lagerhäftlinge, die dieses Stadium des apathischen Insassen erreichen. Und die meisten Juden wurden sofort umgebracht und hatten überhaupt nicht die Gelegenheit, so weit sozusagen zu verhungern, zu regredieren. Das zeigt auch nochmal, wie hier systematisch von der Vernichtungsintention abstrahiert wird, um ein kulturkritisches, biopolitisches Motiv sozusagen zu retten. Ein weiteres Motiv, das Arendt und Aimé Césaire fast zeitgleich in den 1950er Jahren entwickelten, ist das des Bumerangs. Der europäische Kolonialismus sei in Gestalt der Shoah auf Europa zurückgeschlagen und stünde damit in einem Kontinuum zur Kolonialgewalt und ihren Ideologien. Die Motive kolonialer Massengewalt überblenden auch hier die Totalvernichtungsintention der Nazis. Mit der Relativierung des Holocaust, die hier praktiziert wird, geht ein massiver Angriff auf die Holocaust-Erinnerung einher. Dieser Erinnerung wird in verschwörungstheoretischer Manier attestiert, wie Dirk Moses, der postkoloniale Genozidforscher, sich ausdrückt, von amerikanischen, britischen und israelischen Eliten und Hohepriestern gesteuert oder verordnet worden zu sein. Es wird auch behauptet, wie Henning Melbar, Reinhard Köstler, Michael Rothberg und Jürgen Zimmerer behaupten, dass es Tabus und Denkverbote gebe. Zum Beispiel behaupten Zimmerer und Rothberg, es gebe ein Verbot und ein Tabu des Vergleichs von Kolonialverbrechen und Holocaust in Deutschland. das ist eine reine Fantasie, ich würde sogar sagen, es ist eine wahnhafte Fantasie. Nichts dergleichen existiert. Niemand wird abgestraft, niemand verliert seinen Job, wenn er diesen Vergleich macht. Niemand verliert seinen Job und niemand wird abgestraft. Sogar wenn er die gleichsetzt, Kolonialverbrechen und Holocaust. Womit man rechnen muss, ist, zumindest in Deutschland noch, dass man dafür kritisiert wird, dass man diese falsche Gleichsetzung praktiziert. Das scheint schon zu viel zu sein für diese postkolonialen Vertreter, sodass sie sich die Verschwörungsideologie zusammenbasteln. Hier gäbe es Tabus und Verbote des Vergleichs. Es ist natürlich umgekehrt genau andersherum, dass man Kolonialverbrechen und Holocaust ja sogar vergleichen muss, um die Spezifik der jeweiligen Phänomene und hier die Präzedenzlosigkeit des Holocaust überhaupt herauszuarbeiten. Eines der Hauptwerke, eines der wichtigsten Vertreter der sogenannten Singularitätsthese oder These der Präzedenzlosigkeit des Holocaust, Stephen D. Katz, heißt dann auch The Holocaust in Historical Context, und er macht nichts anderes, als zig und hunderte von Massenverbrechen mit dem Holocaust zu vergleichen und gerade dadurch darauf zu kommen, dass der Holocaust etwas Spezifisches war, das eben präzedenzlos war. Behauptet wird in diesem Diskurs, Israel instrumentalisiere die Erinnerung an den Holocaust stets, um moralischen Profit daraus zu ziehen und rassistische Verbrechen an den Palästinensern zu kaschieren. Es sollen dabei nicht lediglich natürlich vorhandene, irreführende Bezugnahmen auf den Holocaust in Israel kritisiert werden. Vielmehr wird der Zusammenhang zwischen Antisemitismus als Feindschaft gegen Juden, der Erfahrung des Holocaust und Israel als Schutzinstanz der Juden grundlegend in Frage gestellt. Was es so bedenklich macht, ist, dass Verschwörungsideologien in diesem progressiven Milieu dabei inzwischen Standard sind. So verbreiteten deutsche Journalisten, wie dieser FAZ-Journalist Joseph Quatorü, die Verschwörungstheorie des israelischen Antizionisten und Teilnehmers der Konferenz Hijacking Memory, Avraham Burg. Die Burg sich ausdrückt, tiefe Rechte Israels diktiere, bestimme und verwalte, vermittelt über den Zentralrat der Juden die Gefühle und Diskurse der Deutschen über Antisemitismus und Holocaust. Also man sieht es hier vor allen Dingen, ne? Also die tiefe Rechte Israels meint, er lenkt die Politik des Staates Israel. Israel prägt die Position des Zentralrats der Juden und der Zentralrat der Juden diktiert wiederum die heikelsten deutschen, den heikelsten deutschen politischen Diskurs. Und dann hier unten, so bestimmt die konservative und rassistische israelische Rechte die deutsche Beschaffenheit der Emotionen und Gefühle in Bezug auf Deutschlands Vergangenheit, Juden, Antisemiten und den Staat Israel. Das ist eine ganz und gar traditionelle Verschwörungstheorie. Ja, als könne dieser kleine Zentralrat der Juden die Gefühle der Deutschen bestimmen und verwalten. Also das ist wirklich absolut wahnhaft. Natürlich interessieren sich ganz viele Akademikerinnen und Akademiker der progressiven Linken, die sich zu Recht mit rechten Verschwörungstheorien beschäftigen, kein bisschen für diese grassierenden Verschwörungstheorien in der Linken. Die tiefe Rechte, das ist ein Hinweis auf diese Deep State Verschwörungstheorie, das ist sozusagen ein Staat hinter dem offiziellen Staat gebe, der diesen offiziellen Staat lenke. Und in Deutschland sind es dann mal wieder die Juden, die sozusagen die Gefühle der Deutschen manipulieren. Drittens wird das in den postkolonialen Holocaust-Studien etablierte Kolonialismus-Paradigma zu einer fehlenden Sensibilität für die Spezifik des Zionismus und führt dazu, den Zionismus unter einen weißen Siedlerkolonialismus zu subsumieren. Das ist vor allen Dingen in den USA und Großbritannien inzwischen Standard geworden. Der Zionismus erscheint gar als konsequente Fortführung des sogenannten Hitlerismus, als Inkarnation eines angeblich automatisch in Vertreibung, Enteignung und Genozid mündenden, ethnisch begründeten Nationalismus, dessen Opfer der Opfer nun die Palästinenser seien. Ramon Grosfogel äußert sich wie folgt: Hitlerism as a continuation of colonial racist ideology came back to hunt Palestinians, this time at the hands of European Jews. Na, also der Hitlerismus ist jetzt sozusagen in Gestalt der kolonialrassistischen Ideologie, in Gestalt der europäischen Juden, verfolgt jetzt die Palästinenser. So werden die Juden von heute in Israel und die zionistischen Juden weltweit zu Erben des Hitlerismus. Das sind keine Minderheitenpositionen innerhalb dieses postkolonialen Ansatzes, sondern das gilt als eine seriöse oder als eine akzeptable Position. Was einem von arabischer Seite von Beginn an immer auch ethnozentrisch und antijüdisch aufgeladenen Konflikt zweier Nationalismen wird nun ein manichäisch verstandener Eroberungs-, Vertreibungs- und gar Vernichtungsfeldzug weißer Europäer konstruiert. Also es wird nicht einmal zugestanden, dass man es hier von Anfang an mit zwei Nationalismen zu tun hatten, die sich auf einem Gebiet sozusagen konfrontativ aufeinander bezogen haben und es einen großen Konflikt gab, sondern nein, es gibt sozusagen nur den asymmetrischen Konflikt zwischen den palästinensischen Opfern und den jüdischen Tätern. Nicht nur Achille Mbembe oder der Genozidforscher Patrick Wolf fantasieren über die angeblich exterminatorischen Absichten der Israelis gegenüber den Palästinensern, die, wie ähnlich, Entschuldigung, können Sie Ihr Mikro ausmachen? Das wäre ganz nett. Weil ich sehe das nämlich hier. Ja, wunderbar. Genau, also nicht nur Achille Mbembe oder Patrick Wolf fantasieren über die angeblich exterminatorischen Absichten der Israelis gegenüber den Palästinensern, die, ähnlich wie die Lagerinsassen im Warschauer Ghetto oder in den Nazi-Konzentrationslagern, auf lebendige Tote reduziert würden, wie Bembe meint, um anschließend als Überflüssige wie Müll entsorgt zu werden, wie er sich ausdrückt. Auch Patrick Wolf meint, dass das Westjordanland sozusagen eine Art Warschauer Ghetto geworden sei und fantasiert von einem strukturellen Genozid der überflüssig gemachten Palästinenser durch die Israelis. Sämtliche Kriterien des israelbezogenen Antisemitismus sind in diesen Diskursen, die wie gesagt keine Minderheitendiskurse sind, im postkolonialen Denken erfüllt. Palästinensisch-arabische Gewalt und Judenfeindschaft werden komplett derealisiert. Selbst die Hamas wird als Bedrohung Israels in der Regel überhaupt nicht thematisiert, wenn die Hamas nicht sogar als große Widerstandsbewegung gelobt wird. Israel wird als rassistische Entität mit Analogien zum Nationalsozialismus dämonisiert und delegitimiert und es werden doppelte Standards in der Analyse des arabisch-israelischen Konflikts angelegt. Wenn dann mal auf arabische Gewalt hingewiesen wird, dann wird sie als bloße Reaktion auf israelische Aggression gedeutet, die sozusagen aus dem Nichts kommt. Ja, die kommt eben aus dem bösen Rassismus, der dem Zionismus zugrunde liegen soll. Interessant ist hier, auf was für fragwürdige Quellen diese Diskussionen sich beziehen. Das sind nämlich meistens Texte von solchen fragwürdigen Vertretern wie Ilan Papé, die ethnische Säuberung Palästinas. Papé, der von einem der wichtigsten Spezialisten der Geschichtswissenschaft dieses Konflikts, von Benny Morris schlicht als Lügner und Produzent von Fake History bezeichnet wird. Diese Haltung zum Konflikt als einem rein manichäischen Konflikt zwischen Gut und Böse wird von postkolonialen Akademikern mit einem anti-israelischen Aktivismus verbunden. Er nimmt die Gestalt etlicher offener Briefe oder des institutionellen Boykotts israelischer und nicht-israelisch-jüdischer Wissenschaftler und Künstler an, die sich nicht vom Zionismus distanzieren. Also auch Bembe war ja da aktiv in dem Boykott einer israelischen Wissenschaftlerin. Es ist zu betonen, dass führende Vertreter des deutschen und internationalen Kulturbetriebs von Teilen der postkolonial grundierten Literaturwissenschaft, der Gender Studies oder der Middle Eastern Studies diesen Politaktivismus propagieren und mittragen. Also das sind nicht irgendwelche Leute, das sind Leute wie Judith Butler, Jasbir Poir, Etienne Balibar und viele, viele andere sehr prominente Vertreter dieser Postkolonial Studies oder dieses insgesamt postkolonialen Diskurs. Hier dominiert eine aktivistische Sozialwissenschaft, die ihre Theorien nach vorgefassten Meinungen, dem Bedürfnis politischer Bündnisfähigkeit und anderen ideologischen Imperativen modelliert und nicht nach empirischer Fundiertheit oder Triftigkeit. Ich habe hier zwei Zitate, die das ein schönes Beispiel für diesen Aktivismus oder für diese aktivistische Sozialwissenschaft darstellen. Das erste Zitat ist von Aleida Aßmann, einer sogenannten Erinnerungs- und Gedächtnisforscherin aus Deutschland, die eine wesentliche Verteidigerin dieses postkolonialen Ansatzes ist. Und die sagt, wir brauchen einen Antisemitismusbegriff, der uns nicht trennt, sondern zusammenführt und stärkt im entschlossenen Kampf gegen Judenhass, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Also dieser Gedanke ist derjenige, dass der Antisemitismusbegriff sozusagen zu einem allgemeinen antirassistischen Aktivismus beitragen soll, zu einem antirassistischen Bündnis beitragen soll, dessen Gegner die westliche Dominanzkultur oder die weiße Dominanzkultur oder die deutsche Dominanzkultur ist, je nachdem, wie die Begriffe hier lauten. Wer einen Antisemitismusbegriff thematisiert, der den Antisemitismus zum Beispiel von Schwarzen oder von Muslimen thematisiert, der gilt als Spalter und gehört nicht sozusagen zu diesem Aktivismus. Das zweite Zitat von Michael Rothberg macht nochmal deutlich, dass es hier gar nicht so sehr um Fakten geht, sondern um ein politisches Programm, dem die Fakten sozusagen nachgeordnet werden. Rothberg ist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und vom Zentrum für Antisemitismus-Forschung geförderter postkolonialer Literaturwissenschaftler, dessen Buch Multidirektionale Erinnerungen 13 Jahre nachdem es auf Amerikanisch erschienen ist, ins Deutsche übersetzt wurde und sozusagen als eine Bibel dieses neuen postkolonialen Ansatzes gilt. Er beschäftigt sich hier mit den Erinnerungen an Kolonialverbrechen und an den Holocaust, und es geht hier um den Vergleich dieser beiden Erinnerungen. Die hier erkundete Vergleichslogik, also von Kolonialverbrechen und Erinnerungen an Kolonialverbrechen und Holocaust, steht und fällt nicht mit den Verbindungen, deren historisch zutreffender Charakter sich empirisch überprüfen lässt, meint er. Also empirische Geschichtsschreibung ist sekundär. Vielmehr bedarf es einer gewissen Ausklammerung empirischer Geschichtsschreibung und einer Offenheit für die Möglichkeit merkwürdiger politischer Wettgesellen. Diese merkwürdigen politischen Wettgesellen können dann auch gerne mal Islamisten sein, mit denen dann die sogenannte progressive Linke gemeinsame Sache macht, wenn es gegen die westliche Dominanzkultur. Vergleiche sollten, wie die Erinnerungen, als produktiv aufgefasst werden, als neue Gegenstände und neue Perspektiven generierend. Und nicht als Reproduktion vorab gegebener Entitäten, die anderen vorab gegebenen Entitäten entweder gleichen oder nicht, meint Rothberg. Also es geht darum, im Grunde genommen geht es darum, dass Erinnerungen ein gemeinsames gegenhegemoniales Bündnis hervorbringen sollen. Es geht darum, dass Erinnerungen sozusagen produktiv sind und dieses ein gemeinsames gegenseitiges empathisches Hineinversetzen in anderen hervorbringen, eine Empathie der Diskriminierten, die sozusagen dann im gemeinsamen Kampf gegen die strukturell rassistische oder was auch immer Gesellschaft kämpfen soll. Also auch hier sieht man ganz klar, wie die faktische Geschichtsschreibung und die Empirie und die wissenschaftliche Begriffsbildung einem politischen Projekt untergeordnet, ich würde sogar sagen geopfert wird. Das wird natürlich nicht immer so offen formuliert. Wenige Seiten später geht es dann um angeblich faktische Gemeinsamkeiten und Differenzen von Holocaust und Kolonialverbrechen. Das ist natürlich nicht kohärent, aber das ist nicht kohärent. Es ist kein Argument, dass es nicht tatsächlich so vertreten wird in dieser Studie. Viertens erhält die Verurteilung des Zionismus dabei genuin postmoderne Beine. Es gibt einen genuin postmodernen Antisemitismus. Ein anti-identitäres Judentum wird nun zum Vorbild der postmodern bejahrten existenziellen Unbehaustheit des Menschen und der Kontamination des eigenen, der eigenen Identität durch das andere, also durch den anderen Menschen, durch die andere Kultur, was auch immer. Also das anti-identitäre Judentum ist nun das Vorbild dieser postmodernen Kondition des Menschen, wenn man so will. Dagegen steht ein sogenanntes identitäres Judentum, das nun zum Inbegriff von Partikularismus und nationaler Verstocktheit wird, nämlich der Zionisten. Der Literaturwissenschaftler Bruno Chauat hat in seinem wirklich sehr empfehlenswerten Buch Theory Good for the Jews herausgearbeitet, dass damit ein an den christlichen Judenhass erinnerndes sogenanntes Jew-Splitting betrieben wird. Es gibt einerseits den wahren Juden. Der wahre Jude ist zum einen der tote Jude. Der wahre Jude ist der tote Jude, bis zum Ausdruck allgemeiner Menschenfeindlichkeit entspezifizierten Holocaust. Der Holocaust ist ja sozusagen nur ein Teil dieser biopolitischen Kontinuität der allgemeinen rassistischen Menschenfeindlichkeit des Westens, des Hitlerismus des Westens, und ist gar nichts Spezifisches. Und der tote Jude dieses Holocaust ist eben ein allgemeiner Mensch, ein Opfer einer allgemeinen Menschenfeindlichkeit. So die Idee. Zum anderen ist der wahre Jude derjenige, der für die Diaspora Zerstreuung und letztlich Überschreitung der eigenen Identität durch gewaltlose Auslieferung an den anderen steht. In dieser Romantisierung der Diaspora wird, wie Judith Butler sich zustimmend ausdrückt, ich zitiere, das Exil zur Idee des jüdischen Selbst. Das Exil wird zur Idee des jüdischen Selbst. In diesem Sinne heißt Jude sein, sich von sich selbst zu trennen, schreibt Butler. Also Jude sein heißt, sich von sich selbst zu trennen und sich dem anderen gewaltlos und vorbehaltlos auszuliefern. Der vermeintlich toxische Jude hingegen sei der verstockte Zionist, dessen Ideen souveräner Identität und Selbstverteidigung dem ewigen Frieden der postnationalen multikulturellen Gesellschaft im Wege stünden. Diese Gesellschaft der Guten wird dabei als homogener Block der diversen Fantasien, als 99% der Guten, den 1% der Verstockten gegenüberstehen. Und die 1% sind in diesem Fall die Zionisten. Juden dürfen hier nur noch existieren, wenn sie konvertieren. Diese Konversion, nämlich zum Antizionismus, wird zugleich als wahres Judentum verstanden, das aber eben in der Negation jüdischer Identität und Partikularität hin zum allgemeinen menschlichen oder bei Butler eher zum Unbestimmten besteht. Genauso wie das Christentum einst meinte, das wahre Judentum sei das Christentum. Der christliche Judenhass argumentiert ja so, das Christentum ist sozusagen das wahre Judentum und der wahre Jude ist gar kein Jude mehr, sondern Christ. Genauso argumentiert der Postmoderne, die postmoderne Judenfeindlichkeit. Der wahre Jude ist der, der sein Jüdischsein aufgibt im Antizionismus oder vielleicht sogar in der Überschreitung jeder jüdischen Identität. Also Butler ist so radikal, dass sie auch die jüdische Diaspora-Identität sozusagen in die Diaspora selbst auflösen will, also in die totale Unbestimmtheit und Anti-Identität auflösen. Also die gönnt den Juden noch nicht mal eine Diaspora-Existenz als Juden, was ihr auch von orthodoxen antizionistischen Diaspora-Juden erhebliche Kritik beschert. Fünftens und letztens resultiert aus dem Saidschen Orientalismus-Konzept eine Dethematisierung des Antisemitismus der anderen. Das heißt vor allem in diesem Fall von muslimischen Minderheiten in westlichen Gesellschaften oder von muslimischen Dominanzgesellschaften im Nahen Osten. Aussagen über die kollektiven Identitäten der sogenannten anderen werden immer auf Machtstrategien des Westens reduziert. Also wer über den Islam redet, der will, der führt nichts Gutes im Schilde und will eigentlich nur von sich selbst ablenken und will nur eine westliche Machtstrategie praktizieren. Also die Aussagen über die kollektiven Identitäten der anderen sind nichts als projektive, homogenisierende, westliche Privilegien sichernde Fiktionen, so wird behauptet, die alle Probleme der eigenen Gesellschaft auf den anderen ablenken. Und mit diesem Reflex reagiert man dann auch auf die Kritik am islamischen Antisemitismus in westlichen Gesellschaften oder in anderen Gesellschaften, das gesagt wird, ihr wollt ja nur von eurem eigenen Antisemitismus ablenken. Dass man den Antisemitismus von, dass man jeden Antisemitismus aus jeder gesellschaftlichen Ecke und jeder politischen Strömung und von jeder Herkunft kritisieren kann, auf diese Idee kommen die Postkolonialen überhaupt nicht mehr in ihrem Abwehrreflex. Dieses andere, also der Orient, die Muslime, erscheinen damit lediglich als das phantasmagorisch verschobene eigene der Mehrheitskultur. Also eben dieses abgelenkte, der abgelenkte eigene. Da lediglich das Sprechen der sogenannten weißen Mehrheitskultur betrachtet wird, findet entweder eine vollständige Dethematisierung des Islams oder anderer Kulturen, politischer Bewegungen und Gruppen statt, oder diese werden nur als auf westliche Unterdrückung reagierende in den Blick genommen. Also als eigenständige Handlungssubjekte werden Muslime in diesem postkolonialen Diskurs in der Regel gar nicht wahrgenommen. Wenn man interessiert sich auch überhaupt nicht über die antisemitischen Hasstiraden eines Mahmoud Abbas, da interessiert man sich nicht dafür. Und wenn man es denn überhaupt mal wahrnimmt, na dann ist es natürlich eine verständliche Reaktion auf die koloniale Gewalt Israels. Mehr ist es nicht. Also das ist genau dieser Trick. Die judenfeindliche Gewalt von Muslimen in Frankreich erklärt der schon erwähnte Enzo Traverso, denn auch aus rassistischer Diskriminierung von Muslimen in Frankreich. Zudem dürften sich die jüdischen Gemeinden nicht wundern, mit Israel verwechselt und zum Ziel von Gewalt zu werden, meint er, wenn sie sich so deutlich mit dem jüdischen Staat solidarisierten. Das Zitat von Traverso. Also Traverso macht es ganz geschickt. Er sagt, der Antisemitismus ist 1945 zu Ende. Und dann muss er natürlich damit umgehen, dass es erhebliche Formen von antisemitischer Gewalt gibt und in Frankreich auch sehr stark von Muslimen gibt. Und dann wird diese antisemitische Gewalt als eine Judophobie, als eine politisch begründete Judophobie definiert. Das heißt, als eine politische Reaktion auf die Verbrechen des Staates Israel. Und somit hat man dann den islamischen Antisemitismus wegdefiniert und kann sozusagen noch die muslimischen Antisemiten als Opfer präsentieren und eben als nicht eigenständig Handelnde und vor allen Dingen nicht als Handelnde im Sinne einer Islamic Supremacy Ideologie, die ja ganz oft hinter solcher Gewalt steckt. Es kommt hinzu, sagt er, dass die Verwirrung absichtlich durch Sprecher der israelitischen Gemeinden aufrechterhalten wird, die vorgeben, die Juden in ihrer Ganzheit zu vertreten und dabei eine bedingungslose Unterstützung der israelischen Politik verlautbaren lassen. Deren vollständige Identifizierung mit Israel befördert letztlich die negative Gleichung, welche Antisemiten zur Schändung einer Synagoge führt, weil sie darin einen Ausdruck des jüdischen Staates sehen. Also, wer ist schuld daran, dass muslimische Antisemiten Synagogen anzünden oder auch nicht-muslimische Rechte? Das sind die jüdischen Gemeinden selbst, die sich mit dem jüdischen Staat identifizieren. Und Susan Neiman, die Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam, Mitorganisatorin der Tagung Hijacking Memory, eine einzige antizionistische Parade war diese Tagung, wenn es um den Staat Israel ging. Es war ein homogen antizionistischer Block von Referentinnen und Referenten eingeladen zu diesem Thema. Also es gab auch andere Themen, aber bei diesem Thema war es homogen antizionistisch. Susan Neiman behauptet, Zitat, entrüstet wird behauptet, man dürfe die israelische Politik nicht mit dem in Deutschland lebenden Juden verwechseln. Aber wenn die Kritik an dieser Politik, also Israels, ständig als antisemitisch stigmatisiert wird, sollte man sich nicht wundern, wenn eine solche Verwechslungsgefahr entsteht. Also auch hier sind es die Antisemitismuskritiker, die die Gewalt gegen Juden sozusagen hervorbringen, angeblich, die eigentlich gegen den Staat Israel gerichtet sei. Und auch hier wird sozusagen gleichzeitig eine Art von soziologischer Entschuldungsstrategie praktiziert. Ja, also die meinen eigentlich den Staat Israel, aber die bösen Antisemitismuskritiker, die verwirren diese Leute so sehr, dass die auch Synagogen für einen Teil des Staates Israel halten. Die Konsequenz ist, dass man israelbezogenen Antisemitismus am besten nicht thematisieren sollte und dann würde auch die antijüdische Gewalt im Westen abnehmen. So die perfide Logik hinter diesen Aussagen. Auf solchen weltanschaulichen Prinzipien ruht schließlich ein sogenannter multidirektionaler rassismuskritischer Aktivismus, wie Michael Rothberg und Jürgen Zimmerer sich ausdrücken. Dieser Aktivismus blendet meines Erachtens in provinzieller, eurozentrischer Weise das globale Ausmaß und die Flexibilität des antisemitischen Hasses aus. Es ist immer wieder die gleiche Litanei, der Antisemitismus ist eine Sache der Rechten. Ja? Und sei es dann einer Rechten, die irgendwie die Dominanzkultur ist, aber es ist eine Sache der Rechten. Antisemitismus wird immer mit Nationalsozialismus, immer mit der Rechten identifiziert, dass Antisemitismus verschiedenste Gestalten annehmen kann, in der Linken existieren kann, eine islamische Form davon existiert und verschiedene andere Formen existieren, wird komplett ignoriert oder es wird klein geredet. Es wird meist klein geredet, weil ganz ignorieren kann man es dann doch nicht, da würde man sich zu lächerlich. Dieses Ausblenden des globalen Ausmaßes und der Flexibilität des antisemitischen Hasses bringt eine Verharmlosung islamischer und linker Judenfeindschaft mit sich oder agiert gar im Bündnis mit dieser Judenfeindschaft und dem angeblich einzigen Gegner, nämlich die weiße Dominanzgesellschaft, beziehungsweise die Rechte zu bekämpfen. Die jüdische Erfahrung mit von den anderen ausgeübten Antisemitismus, also zum Beispiel mit Antisemitismus von Muslimen oder von Schwarzen in den USA, wo auch der Antisemitismus sehr stark verbreitet ist, wird hier ebenso zum Verstummen gebracht oder als Verrat an der gemeinsamen progressiven Praxis bekämpft, wie im schon erwähnten postmodernen Antisemitismus der zionistische Jude als Verräter an der Menschheit gedeutet wurde und damit wieder seine alte christliche Rolle einnimmt. Feind der Menschheit, verstockter Partikularist. Man sieht, wie klassisch antijüdische Stereotype mit neuesten postmodernen Ideologien einfach wiederbelebt werden. Mit gutem Gewissen natürlich, weil Antisemitismus sich immer der jeweils herrschenden oder als gut und legitim betrachteten Ideologie anpasst. Früher die christliche Religion, dann der als ja, modern geltende Nationalismus oder Rassismus und schließlich das Menschenrechtsdenken oder gar die postmoderne anti-identitäre Ideologie. Es reicht also nicht aus, meines Erachtens, den postkolonialen Ansätzen in Bezug auf die Themen Judentum und Antisemitismus einfach einen Count as in zuzurufen. Also es gibt solche Vertreter, die sagen, naja, diese Intersektionalisten, die sprechen immer von Race, Class und Gender, aber die Juden passen nicht in diese drei Kategorien rein, also braucht es eine vierte Kategorie. Count us in. Das zählt uns auch dazu. Die Empfänglichkeit für solche intersektionale Kritik wird meines Erachtens durch das politisch motivierte Festhalten an den elementaren Konstruktionsfehlern der Saidschen Tradition postkolonialen Denkens erschwert, bis verunmöglicht. Denn diese Tradition bei Said war von Anfang an eine politaktivistisch-antizionistische Engführung postkolonialer Ideen. Und genau diese aktivistisch-antizionistische Engführung finden wir heute als vorherrschende Strömung bei den in Frage stehenden Themen. Also das, was ich hier gerade berichte, ist nicht eine Randströmung, das ist die absolute Mehrheitsströmung, wenn es um die Themen Israel, Zionismus und Holocaust geht. Es darf bezweifelt werden, dass die randständigen Versuche, Motive postkolonialer Analyse von dieser Engführung zu befreien, und die gibt es auch, und in der Analyse zum Beispiel des Antisemitismus oder des Zionismus eine differenziertere Haltung zu etablieren, es darf bezweifelt werden, dass diese Ansätze Erfolg haben können. Die sind nicht zufällig vollkommen marginalisiert. So beunruhigend es klingen mag, relevante Teile, ja führende Teile, der postkolonial grundierten akademischen und politischen Szene weit über den postkolonialen Rahmen hinausgehend und auch die traditionelle antiimperialistische Linke mit einbeziehend, haben eine weltanschauliche Schablone entwickelt, deren Erfahrungsresistenz und aggressives Feinderklärungspotenzial gegenüber Juden bemerkenswert sind. Die Konstruktion einer Pseudorealität, von der Adorno im Zusammenhang mit dem klassischen Antisemitismus sprach, hat sich auf die neueste als kritisch geltende Selbstdeutung des Westens übertragen, nämlich den Postkolonialismus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Ingo Elbe, für den sehr kompakten, sehr informativen Vortrag. Jetzt würde ich sagen, steigen wir in die Diskussion ein.